ein schönes Kind. Auf ein Wort. Herr Wirt? Gewiss, wir wissen selbst noch nicht, was in dem Briefe steht. Wer will vom Briefe wissen? Ich komme des Ringes wegen. Das gnädige Fräulein muss mir ihn gleich wiedergeben. Just ist da. Er soll ihn wieder einlösen. Sagen Sie Just nur, dass er schon eingelöst sei. Und sagen Sie ihm nur von wem? Von mir. Aber... Ich nehme alles auf mich. Gehen Sie doch. Ja.